Die Mühle der Katzen von Florimond. Der Herr von Florimond spazierte an einem Flüsschen seiner Ländereien entlang und wunderte sich, dass keiner seiner Vorfahren je daran gedacht hatte, mit diesem Überfluss an Wasser ein Mühlrad zu betreiben. Folglich ließ er eines bauen. Ein talentierter Müller wollte es gern versuchen. Schon am Tag nach seiner Einstellung wollte der Herr die Früchte seiner Arbeit sehen. Aber die Tür war verschlossen, die Mühlräder standen still und das Wasser lief über. Er ließ die Tür öffnen und sah erschrocken den armen Müller, wie er tot und mit zerkratztem, aufgetriebenem und blauem Gesicht vor einer Mehlkiste lag. Dasselbe widerfuhr auch noch 6 anderen Müllern, die nacheinander dort arbeiteten. Eines Tages jedoch kam ein Müller aus fremden Landen, denn er hatte von dieser verhexten Mühle gehört, und wollte trotz der Gefahren einen neuen Versuch wagen. Der wohlwollende Herr riet ihm lebhaft davon ab, aber der Fremde ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. »Das lasst nur meine Sorge sein, aber lasst mir bitte für die nächste Nacht 6 Schälchen mit Milch, einen Laib Brot, ein großes Stück Käse und ein gut geschärftes Beil bringen.« Er stellte sodann die Milchschälchen neben eine Mehlkiste, auf der er sich niederließ, um dort in Ruhe sein Brot und seinen Käse zu essen und der Dinge zu harren, die da kommen sollten. Um Schlag Mitternacht sprang plötzlich die Tür auf und eine große weiße Katze, gefolgt von 5 genauso weißen Kätzchen, kam herein und wollten gierig die Milch trinken. Kaum waren sie drin, sprang eine große schwarze Katze den Müller an, der ihr jedoch mit seinem Beil flugs eine Vorderpfote abhackte. Mit schrecklichem Geheul floh das Tier von dannen, gefolgt von den anderen Katzen. Auf dem Boden sah der Müller eine zart weiße Frauenhand, blutüberströmt. In diesem Augenblick trat der Herr ein und erbleichte, als er an einem Finger der Hand den Ring seiner eigenen Gemahlin erblickte. Wutentbrannt eilte er in das Zimmer seiner Frau, vor ihr Bett und warf der Mörderin, die vor Schmerzen stöhnte, die Hand ins Gesicht. Einige Tage später wurde sie als Hexe auf dem Marktplatz von Dell verbrannt. Im Volksglauben verwandeln sich die Hexen oft in Katzen. Wenn sie in dieser Gestalt geschlagen werden oder eines ihrer Gliedmaßen verletzt oder abgeschnitten wird, so behalten sie diese Verletzungen, auch wenn sie wieder menschliche Gestalt annehmen.